Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Das Motto der nächsten beiden Stunden lautet extrem lebendig. Es gibt seltene Aufnahmen aus Clubs, Arenen und Studios. Am Mikrofon ist Michael Frank. Are you sitting comfortably? There really is no business like show business, and that's as true today as it was all those years ago when Irving Berlin penned this immortal song. Even in these days of rising prices, pollution, and violence, there is still glamour, excitement, and variety to be found. So why worry about the dire state of the music business in general when you can hear Egg? Eine ganz besondere Version des Irving Berlin Klassikers There's No Business Like Show Business war das, doppelbödig und mit britischer Ironie gewürzt natürlich. Eingespielt wurde diese Version Anfang der 70er Jahre und am Ende hört man Diane Charmeur fragen, warum sich Sorgen machen über den trostlosen Zustand des Musikbusiness im Allgemeinen, wenn man doch der Band Egg zuhören kann. Egg-Organist Dave Stewart lieferte dann natürlich prompt eine Kostprobe seiner beliebten Orgelsounds und natürlich steckte auch das Trio Egg hinter der Parodienummer. Ursprünglich wurde das Stück für eine Radiosendung eingespielt, wie gesagt Anfang der 70er Jahre, wahrscheinlich für die BBC, aber so genau wollte sich die Band im CD-Booklet da wohl nicht festlegen, vermutlich aus rechtlichen Gründen. Letztes Jahr erschien in einer Kleinauflage eine Sammlung mit solchen Studio-Raritäten und Konzertausschnitten der Band Egg mit dem Titel The Metronomical Society, eine selbstironische Anspielung auf ihre Vorliebe für ungerade Taktarten. Mehr von Egg später. Ganz sicher extra für die BBC eingespielt wurden die nächsten beiden Nummern. Die erste wurde im April letzten Jahres in der Reihe The Punk Show erstmals ausgestrahlt. Song Nummer 2 ein paar Monate davor im Dezember 2006 in der Reihe Rock Session von BBC One. Musik Hörbar sind wir in der Jetztzeit angekommen. Das waren zwei Songs des britischen Quintetts Gallows. Letztes Jahr erschien ihr Debütalbum Orchestra of Wolves. Das Album erschien in zwei Versionen. Die angeblich oder tatsächlich limitierte Deluxe-Ausgabe enthält eine zweite CD mit 8 Tracks, die 2006 und 2007 extra in Studios der BBC eingespielt wurden. Zwei Songs von der Extra-Platte mit BBC-Material waren gerade zu hören. Will Someone Shoot That Fucking Snake? Und Just Because You Sleep Next To Me Doesn't Mean You're Safe. Zu Deutsch, will nicht endlich jemand diese verdammte Schlange erschießen, beziehungsweise bloß weil du neben mir schläfst, heißt das noch lange nicht, dass du da in Sicherheit bist. Ersterer Song ist eine unappetitliche Hasstirade gegen jemanden, der sich wie ein Rockstar aufführt und seine Freundin schlecht behandelt. Song Nummer 2 hat auch einen unappetitlichen Text. Diesmal ist die vermutlich Ex-Freundin des Songhelden Adressatin einer ähnlichen Hasstirade. Gallows legen Wert darauf, verstanden zu werden. Deshalb drucken sie die, sagen wir, spätpubertätstauglichen Songtexte im CD-Booklet ab. Musikalisch ist das Ganze eine äußerst gelungene Mischung aus New Wave-Dissonanzen und Metal-Prügeleien, auch schon mal im krummen 7/8-Takt zwischendurch. Clever ausgedacht und mit sehr viel Expertise gespielt. Bei Live-Konzerten der Gallows soll Berichten zufolge obendrein der rückhaltlose physische Einsatz von Leadsänger Frank Carter beeindrucken. Gallows heißt die Band, Orchestra of Wolves ihre Debüt-CD und von der limitierten Doppel-CD-Ausgabe davon gab es gerade zwei Nummern aus Sendungen der BBC. Now, it's our moonlight serenade, Space Age. Attention, for the monks are coming up here. It's monk time now. Yeah! Come on now, it's monk time! Yeah! time. Ein Quintett aus ehemaligen, in Deutschland stationierten GIs war das gerade. Das erste Mal, dass ich von dieser Band etwas hörte, liegt was 20 Jahre zurück. Ein befreundeter Journalist mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel als ich erzählte mir damals von einer Band, die er in seiner Jugend live bei einem Konzert in der Eifel gesehen hätte. Punk hätten die damals eigentlich gemacht, schon Mitte der 60er Jahre. Und außerdem seien sie in Mönchskutten und mit Tonsur aufgetreten. Platten von ihnen waren damals 1989 nicht zu finden. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, jemals tatsächlich Musik von dieser legendären Kapelle zu hören. Inzwischen wurde nicht nur die einzige damals veröffentlichte LP der Band wieder zugänglich gemacht. Einer der fünf Bandmitglieder veröffentlichte eine äußerst lesenswerte Autobiografie. Es gab einige Reunion-Konzerte, ein Live-Album erschien davon. Ein Dokumentarfilm entstand auch und eine Doppel-CD mit Coverversionen illustrer Fans der Gruppe. Und schließlich erschien letztes Jahr eine CD mit Demoaufnahmen des Quintetts. Sie entstanden im September 1965 in einer 11-Stunden-Schicht im Tonstudio Bauer Ludwigsburg. Die Band hieß damals noch The Five Torquays. Das Mönchskonzept war aber schon geboren. Die Mönchstonsur ließen sie sich auf Anraten ihrer Manager Anfang 1966 schneiden. Die Aufnahmen zur ersten und einzigen Studio-LP fanden dann im März 66 statt. Natürlich rede ich von der sagenhaften Band Monks. Deren Demoaufnahmen vom September 65 erschienen letztes Jahr unter dem schlichten Titel Demo Tapes 1965 auf CD und Vinyl in Kooperation des deutschen Labels Play Loud und des spanischen Labels Monster Records. Zu hören waren zwei Nummern der Five Torquays alias Monks, zuerst Space Age und danach Monk Time. Hier ist ein anderer äußerst erfreulicher Fund aus dem letzten Jahr. Von der äußerst originellen Sängerin und Songschreiberin hat es bis dahin nur ganz wenige Live-Aufnahmen gegeben auf einer raren kleinen Vinyl-EP. Dank der Neuveröffentlichung im digitalen Format ist jetzt fast ein ganzes Konzert von ihr zu bestaunen. Ab also ins Studio 54 nach New York. Lena Lovitch und Kollegen in New York, vermutlich 1982, im Studio 54. Einer der beiden Keyboarder bei dem Gig war übrigens Thomas Dolby. Drei Songs aus diesem Konzert von Lena Lovitch waren gerade zu hören. Los ging's mit Rocky Road, danach gab's Say When und Birdsong. Erschienen sind die Aufnahmen im DVD-Format, das heißt, zusätzlich zur mitreißenden Musik gibt's auch noch passende bewegte und bewegende Bilder. MVD Visual heißt die US-amerikanische Firma, die diese DVD letztes Jahr veröffentlicht hat. Wir bleiben noch eine Weile in New York, wechseln nur den Club und das Jahrzehnt. Thank you very much. We like to play a little specially, a little Bounty O'Rooney mellow number. Very beautiful number. Oh, Bounty O'Rooney. Oh, if I made you cry, keep right on crying. Get a mop and swab your eye, O'Rooney. judge and six. 5-4, 5-4. Cement makes a fussy, fussy. Cement makes a fussy, fussy. Cement makes a fussy, fussy. Dadaisten, Postmodernisten, Frank Zappa und alle möglichen anderen Leute haben eklektizistische Collagen aus unterschiedlichen Stilbereichen erstellt und zwischendrin auch Slim Gaylord. Der Multiinstrumentalist und Sänger Gaylord entwickelte seine eigene Art von Nonsensgesang. Lieblingssilben von ihm waren Al Rooney oder Wout. Latin-Rhythmen lagen ihm ebenso wie langsame Balladentempi oder schnelle Swingnummern. Und obendrein spielte er auch noch eine bemerkenswert ruppige Solo-Gitarre. Aus einem seiner vielen Auftritte im New Yorker Club Birdland gab es gerade eine Live-Version eines Songs, der tatsächlich Zementmixer heißt. Zementmixer, mitgeschnitten am 26. Mai 1951. Sein langjähriger Kompagnon Slam Stewart spielte Kontrabass, Billy Taylor Klavier. Der Name des Drummers ist leider nicht überliefert. 1979 erschien eine Slim Gaylord LP von Hep Records mit lauter Live-Aufnahmen aus dem Birdland. Ein Flohmarktbesuch vor ein paar Wochen ermöglichte mir diesen Glücksgriff für diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Rare Live- und Studioaufnahmen gibt's hier heute Nacht noch bis 3 Uhr. Snowstorm is approaching, friend. Soon it'll all be white. It's paper in the end. And light. We'll be right back. small. But recently I've realized the folly of it all. So grim a thought disturbed me, upset my peace of mind. I started writing songs in all the rhythms I could find, like five. Time. It's such a very good sign to play in seven times. Seven is a jolly good time. Seven is a jolly good time. It's such a very good sign to play in seven times. I found it hard to follow. My foot became confused. My facial muscles echoed the rhythms that I used. And now I found my métier, playing in a group. I gather all the notes up and jump them through a hoop, as in 11. Really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter. Really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter, really doesn't matter. Seven is a jolly good time, seven is a jolly good time. It's such a very good sign to play in seven times. Seven is a jolly good time, seven is a jolly good time. It's such a very good sign to play in jolly old seven. Das war eine britische Trilogie mit Aufnahmen aus einer Radioserie aus England. You Are Here heißt diese Reihe. Und zu hören waren Roboto Bybok und Momus. Zu finden, wie gesagt, auf einer Sammel-CD, die genauso heißt wie die Sendereihe des Londoner Senders You Are Here. Und danach das letzte Stück dieser britischen Trilogie. Das war gerade eine Aufnahme des Londoner Trios Egg aus dem Jahr 1969. Eine speziell für eine Radioshow eingespielte Version ihrer ersten Single Seven is a Jolly Good Time. Mehr von Egg in der zweiten Soundcheck-Stunde. Die erste Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk ist jetzt schon fast zu Ende. Bis zu den Nachrichten um 2 Uhr noch ein paar Takte von der Sammel-CD mit Radio-Live-Sessions aus der Sendereihe You Are Here in England. The Man from Uranus, Tape Music for Radio Tanks.